Flash. Weit, weit weg da draußen werden sie wohl sein. Schauen wir uns mal an, wie sie aussehen. Yeah. Fragt euch, wie sehen sie wohl aus oder gibt es sie wirklich? Find es raus für euch, braucht die Antwort. Deshalb stürze mich auf die Reise mit einem riesen Ghetto-Blaster auf der Schulter und erkunde jetzt auf meine Weise das Universum, was in jedem Kopf wohnt. Start die Reise irgendwo zwischen Sonne und Mond, raus in die Weite zwischen blinkenden Sternen. Ich weiß, der nächste ist so endlos fern. Vorstellen können wir uns das nie, wie weit dessen Ende nun wohl liegt oder ob es eines gibt. Es muss doch noch irgendwas anderes geben als unsere Wenigkeit. Wir schweben auf einer Kugel mit einem Raum, was unbedeutend klein, man glaubt es kaum, wie unendlich die Massen und die Nebel und tausende von blinkenden Lichtern in der Ferne kleben. Da haut bei mir rein Mrs. Bob und ich bekomme fast einen Schock, als die ultimativen Kampfschiffe der Zukunft zu mir vorstoßen und im Prinzip genau das gleiche suchen. Mit ihren leuchtenden Neonstrahlen umherfliegende Kometen wegblasen, sie laden mich ohne Zögern ein, bei einem Flug dabei zu sein. Sie machen gerade eine Party mit Reed und gehen mit mir ab auf diesem Beat. Was ist das bloß für ein Haufen Freaks? Ein riesiges Fenster, ich schau nach draußen, Millionen blinkende bunte Lichter, die mich verwirren, mich paralysieren, mich dazu bringen, dass ich den Verstand verliere. Ihr fragt euch, wie sehen sie wohl aus oder gibt es sie wirklich? Find es raus für euch, braucht die Antwort. Deshalb stürze ich mich auf die Reise mit einem riesen Ghetto-Blaster auf der Schulter und erkunde jetzt auf meine Weise das Universum, was in jedem Kopf wohnt. Ich starte die Reise irgendwo zwischen Sonne und Mond, raus in die Weite zwischen blinkenden Sternen. Ich weiß, der nächste ist so endlos fern. Vorstellen können wir uns das nie, wie weit dessen Ende nun wohl liegt oder ob es eines gibt. Es muss doch noch irgendwas anderes gehen als unsere Wenigkeit. Beweg mich jetzt mit Lichtgeschwindigkeit und bild mir ein, dass ich mit Leichtigkeit das nächste Sonnensystem erreiche. Doch nein, alles verzerrt sich, die Punkte werden zu strahlen. Ich fang an zu schreien, doch habe keine Wahl. Hab mir den Zugang zu einer neuen Welt geschafft. Die Entfernung zur Erde übersteigt die Vorstellungskraft. Ich raff nicht, was ich vor mir sehe. Ebenfalls ein weiterer grün-blauer Planet. Wir landen auf ihm mit einem lauten Krach. Vor mir bietet sich die schönste Flora-Pracht. Dazu seltsam aussehende Wesen, die mich nicht anschauen und auch nicht drehen. Wie kann ich Kontakt mit ihnen aufnehmen? Werd einfach mal diesen Beat aufdrehen. Schon fangen sie an zu tanzen und sich teils um den Blaster zu pflanzen. Sich zuerst nur unglaublich anzuglotzen und dann anfangen zu jubeln und zu klatschen, um dann wie wild um mich herum zu latschen. Einer gibt seltsame Geräusche von sich, sie klingen Mickey Mouse-artig. Er bewegt seinen Arm schon eine ganze Weile, praktiziert grad Rap-Freestyle. Und so hab ich das Ziel meiner Reise entdeckt. Warum hab ich das nicht schon eher gecheckt, dass das Ziel längst in meinem Blaster steckt? Unsere Ohren in meinem Sound bedeckt. Ihr fragt euch, wie sehen sie wohl aus oder gibt es sie wirklich? Find es raus für euch, braucht die Antwort. Deshalb stürze ich mich auf die Reise mit einem riesen Ghetto-Blaster auf der Schulter und erkunde jetzt auf meine Weise das Universum, was in jedem Kopf wohnt. Ich starte die Reise irgendwo zwischen Sonne und Mond, raus in die Weite zwischen Blinken und Sternen. Ich weiß, der nächste ist so endlos fern. Vorstellen können wir uns das nie, wie weit dessen Ende nun wohl liegt oder ob es eines gibt. Es muss doch noch irgendwas anderes gehen als unsere Wenigkeit. Yeah, ladies and gentlemen, das war Silver Flash. Weit, weit weg da draußen hab ich sie gefunden. I see you soon, you're all star.